Wer trägt mich durch diese letzte Zeit? Wer ist bei mir selbst im größten Leid? Jesus ist, der mich trägt durch die Not. Ihm will treu ich bleiben bis zum Tod. Ich blicke auf zu meinem Herrn, er kennt mich ja schon von fern. Auch in allen Lebenslagen hilft mir die Lasten tragen. Ich blicke auf zu meinem Herrn, denn ich weiß, hilft mir gern. Jesus Heiland meiner Seele, führest mich ja ohne Fehl. Unermüdlich kämpft und wird der Feind. Als Sieger dieser Welt erscheint, doch wir dürfen überwinden weit. Jesus hat gesiegt in Ewigkeit. Ich blicke auf zu meinem Herrn, er kennt mich ja schon von fern. Auch in allen Lebenslagen hilft mir die Lasten tragen. Ich blicke auf zu meinem Herrn, denn ich weiß, hilft mir gern. Jesus Heiland meiner Seele, führest mich ja ohne Fehl. Einmal kommt die große Herrlichkeit. Dort wir sehen Jesus alle Zeit. Aller Kampf ist dann Vergangenheit. Wunderbar machst du, Herr, uns bereit. Ich blicke auf zu meinem Herrn, er kennt mich ja schon von fern. Auch in allen Lebenslagen hilft mir die Lasten tragen. Ich blicke auf zu meinem Herrn, denn ich weiß, hilft mir gern. Jesus Heiland meiner Seele, führest mich ja ohne Fehl.